Kunst als Religion. Kunst, die neue Religion, ehret das Material und verbindet euch mit ihm. Irgendwie so. Die Farbe übernimmt die Weltherrschaft. Und irgendwo dazwischen steht der Mensch, ohne Sinn für Realität, völlig verwirrt von seiner Wahrnehmung. Wir drehen den Menschen um und geben ihm ein neues Gesicht. Bei dem Gezeigten handelt es sich um eine Installation, bei der Performer und Zuschauer Gesichter tauschen, bei der Löcher in der Wahrnehmung entstehen und das, was man sieht, ins Unendliche vervielfacht wird. Fantasie des Tages. Geburt aus der Wand, das war total spannend, diese Fantasie. Also da hatte ich sehr große Fantasien, wie etwas gebiert sich aus dieser Wand. Also dieses in der Wand sich ranklatschen, aber dann auch durch eine Wand durchgehen, das war so eine große Fantasie. Das ist ja so eine Dimensionserweiterung. Außen zweidimensional in eine Dreidimensionalität sich gebären. Das ist vielleicht dieser Pressetext. Die Fantasie des Tages wäre, dass ein Raum komplett, also wirklich ohne Grenzen bemalt werden kann und der Zuschauer bei diesem Prozess mit dabei ist und frei ist, sich da drin zu bewegen und seinen Fokus zu suchen. Und das Ganze wäre dann eine 24-stündige Performance, Abriss-Performance. Figuren entstehen lassen. Das finde ich immer so lustig. Die entstehen immer dann, wenn wir halt noch Materialien dazu nehmen zu der Projektion. Dass es wirklich so eine Art Performance ist, die schon relativ lange geht, aber in der jeder von uns eigentlich so eine Art Kunstfigur ist und man so einen längeren Prozess der Wandlung vornimmt, in dem irgendwie auch verschiedene Kunstformen auftauchen und aber auch irgendwie total geile Sachen bei rauskommen, aber es auch Momente gibt, wo das gebrochen wird oder wo das ironisiert wird oder ein bisschen verkackeiert. Wie jetzt irgendwie diese Modenschau-Party irgendwas, die da entstanden ist. Ja, schon eigentlich so eine bildende Kunst-Farb-Performance, in der irgendwie alles auftaucht, was wir so entwickelt haben.